So, wie es aussieht, haben wir mal wieder Ausgang. Ja, und ich habe leider nur ein Polizeiauto und ein RTW gezählt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meißen Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist für euch der Mann, der vor der Sendung extra noch im Hühnerstall war. Denn er hat sich richtig in Schale geschmissen. Hallo René. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Hallo Stefan. Hallo. Und herzlich willkommen zur 163. Ausgabe heute am 30.04.2025. Ja, und Stefan und ich... Ja, haben euch leider was zu beichten. Ist eine gute oder eine schlechte Nachricht? Natürlich eine sehr schlechte. Ist eine schlechte Nachricht. Ihr hört schon, keine dritte Person da. Ja. Und das wird sich auch leider heute nicht mehr ändern. Aber in zwei Wochen weiß ja nicht, was noch passiert. Der Marc ist heute freigestellt. Genau. Hat kurzfristig Urlaub beantragt. Keine Sorge, ihm geht's gut. Hoffen wir. Also er hat wahrscheinlich nur ein bisschen Stress, alles andere ist in bester Ordnung. Ja. Schauen wir mal. Aber genau. Wir haben auch eine gute Nachricht. Wir haben auch eine gute Nachricht für euch, denn es ist Frühling und wir sind wieder draußen und ihr hört es schon, René hat sich gerade seine heiße Bratwurst zwischen die Beißerchen gesteckt. Und wirklich sehr, sehr heiß. Wie schmeckt's? Super. Ja? Ja. Cool. Wir sind an unserem... Standard-Außenstudio, ja. James June. Zentrale Weberwiese. Ja. Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ja. Ja. Ja, nee, cool. Also nee, war eine gute Entscheidung, Stefan. War sehr gut. Wir wollten ja drinnen aufzeichnen, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass wir das jetzt draußen machen. Na, ich habe eine Stunde vorher angerufen mit dieser Idee und habe René natürlich aus dem Schlaf gerissen. Ich brauche immer ein bisschen. Ja, ja. Nee, ich bin so Veränderungen. Ja, das ist Veränderung ist nicht, ne? Der Mensch und Veränderung. Ja. Nee. Ja, schön. Bratwurst mit Brötchen. Du musst dein Brötchen noch essen. Das mache ich gesondert. Machst du gesondert? Ja. Okay, also wundert euch nicht, wenn René hier mit vollem Mund spricht. Die schon länger mit dabei sind, die kennen das. Genau, und ist ja auch eine Tradition im James Tune hier, ne? Weil, achso, ich dachte mit dem Essen. Nein. Der Aufzeichnung. Und mit kaputten Hosen und. Hier, wir haben ja schon viel erlebt, das stimmt wohl. Ja. Achso, deswegen ganz kurz die Preise, auch die zum Abgleich. Ja. Zur Entwicklung. Die Bratwurst mit Brötchen 4,20 Euro und deine große Cola 0,4. Auch 4,50 Euro. Ja. Ja. So, das nur für die Geschichtsbücher. Mhm. Ne, also völlig wertungsfrei, weil das sind die Preise, die wir 2025 einfach haben. So ist es. Ja. Aber wir wollen ja nicht verhungern und nicht verdursten, deswegen. Pro Stefan, lass es dir schmecken. Mhm. Dankeschön. Schmecken vor allen Dingen. Ja, die Cola schmeckt. Sehr gut. Ja. Was hast du die letzten zwei Wochen? Die letzten zwei Wochen ist einiges passiert. Wir haben einen neuen deutschen Eishockeymeister. Oh. Ich war in Leipzig. Oh. War viel draußen, war essen. Dann gehen wir mal ins Detail. Ja. Eishockeymeister. Jawohl. In Berlin. Jawohl. Eine absolute Siegesserie, unglaublich. Das war 3x7:0. 3x7:0. Ist sehr heftig. Die sich mit Eishockey nicht auskennen. Ja. Da reicht im Finale nicht ein Spiel, sondern man muss mindestens vier Spiele gewinnen. Best in of Summe seven. Sind das dann 7 Spiele. Mhm. Ja, aber die Eisbären haben es gleich nach 4 Spielen. Nee, nach 5. Nach 5 Spielen. Man fragt sich, wieso die in Köln verloren haben. 7:0, unglaublich. Genau, und um ganz kurz beim Eishockey zu bleiben, Dresden, das sage ich jetzt nur, weil es ja aus Sachsen ist und somit... Ich freue mich sehr darüber. Dich wahrscheinlich erfreut, Dresden kommt in die DEL. Ja. Nimmt den Platz von... Der Düsseldorf ein Traditionsverein, das ist traurig, muss in die zweite DEL. Jetzt ist ein bisschen ganz schön viel Insiderwissen jetzt, aber Dennis Reul, glaube ich, heißt er, Dennis Reul, einer der bulligsten Eishockeyspieler, die in die Liga kennt, der Angstgegner, der in sämtlichen Arenen schon, ich übertreibe, nicht in sämtlichen, aber doch schon die ein oder andere Scheibe zu Bruch gebracht hat, Zuschauerscheibe. Ah ja. Ja, ist dann somit erstmal aus der DEL raus. Aus der Schusslinie. Na, weil vielleicht wechselt er ja noch. Der ist von den Adlern Mannheim. Nach Düsseldorf gewechselt. Nach Düsseldorf gewechselt. Ah, okay. Ja, es war ja auch... sind das nicht die Panther? Dresdner Eislöwen sind das. Mm-mm. Was meinst du? Düsseldorf. Düsseldorfer? EG? Das sind die Panther. Panther? Heißen die Panther? Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer. Ja. Also die Eisbären sind Meister zum 11. Mal, glaube ich. Ne? Ja, zum 11. Mal, genau. Rekordmeister in Deutschland und ganz viele Rekorde in der Finalserie. Dreimal ein Shutout, ne? Shutout. Vom Torwart, also zu Null das heißt, gespielt, ja. Ohne Gegentor. Und wie gesagt, auch die Tore, nur zwei oder drei Gegentore in den fünf Spielen gegen Köln. Das ist schon heftig. Und ich habe es gesehen, auch das Finale bis zum Schluss mit der Siegerehrung war sehr emotional. Ja. Auch nochmal wegen Tobi Eder, ne? Mhm. Und ja. Jetzt ja, sie haben auf jeden Fall was für den Berliner Sport gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Definitiv. Eine der erfolgreichsten Berliner Mannschaften, würde ich mal jetzt behaupten. Also Sportmannschaften. Ja. Definitiv, ja. Richtig. Und das heißt, wenn ihr heute noch kein Eishockey-Fan seid, es wird definitiv in eure Aufmerksamkeit kommen. Davon gehe ich mal aus. Also bei der Präsenz, die das jetzt in diesem Jahr dann schon hatte. Ja, und wenn ihr einen anderen Sport habt, den ihr toll findet, sagt unbedingt Stefan Bescheid. Sein Tippspiel wartet auf... Wer hat eigentlich das DEL-Tippspiel gewonnen? Du, ne? Aber das ist mir unangenehm, ja. Ja, auch nicht. Ja. Wenn es selber der Entwickler ist, der gewinnt, ist immer ein bisschen seltsam. Volleyball ist mittlerweile ja auch im Tippspiel drin. Jawohl. Bundesliga ist drin. Ja, also Fußball-Bundesliga und Volleyball-Playoffs machen wir immer. Und da gibt es ja auch schon bei den Frauen einen Meister, nämlich Schwerin. SSC Palmberg-Schwerin, neuer deutscher Volleyballmeister der Frauen. Und die Serie der Männer läuft noch, BR-Volleys in Berlin. Natürlich auch großer Kandidat für den Meistertitel. 1-0 führen sie in der Serie, brauchen noch zwei Siege. Und dann schauen wir mal. Ja, also im Berliner Sport geht was. Ja, so ist es. Du hast gesagt Leipzig. Leipzig, ja, ich war in Leipzig. Richtig gut. Also ich sag mal so, ich hole mal so aus. Ich hatte, glaube ich, mal von Wien berichtet, ne, vor anderthalb Jahren. Ja, da bist du im Zug gefahren. Und, ich erinnere mich noch sehr gut. Und, erste Klasse, weil den Luxus kann man sich nein, da... Nein, nach Wien sind wir nicht erste Klasse gefahren. Achso, mir war so, als wenn du gesagt hast, ach, da kann man die 2 Euro noch raufpacken. Nee. Und ja, nach dem Wochenende hatte ich wieder mal das Gefühl, man muss viel öfter mal einfach auch so eine Tagesausflüge einfach machen. Weil wir sind früh nach Leipzig. Mein Kumpel hatte Geburtstag, Hardy, kennst du auch, ne? Ist 60 geworden. Happy Birthday an der Stelle noch, alter Mann. Und hat schon eine Geburtstagskarte übrigens? Ja, von der KI generiert. Wirklich super Ergebnis. Also finde ich auch. War, ne? Wie lange hast du dran gesessen? Das war der erste Versuch. Oh, hey, mega. Ja. ChatGPT? Ja. Mega. Finde ich auch. Und seine Familie kommt aus Leipzig und deswegen haben wir gesagt, hey, wir gehen mittags zum Japaner in Leipzig. Sind also früh hin. Wie noch schön. Frag mich nicht. Okay. Im Zentrum, ziemlich im Zentrum. Und genau, sind wir so durch die Stadt, durch den Markt hier geschlendert, so ein bisschen shoppen noch gewesen. Haben uns mit der Familie getroffen. Zwischendurch haben wir alle mal eingesammelt, weil die auch noch unterwegs waren. Und Deutschland-Ticket oder? Nein, wir sind mit dem ICE hingefahren und mit dem Flixtrain zurück. Flixtrain müsste um die 30 Euro liegen. Nee, nicht mal. Also sogar noch günstiger Flixtrain. Aber ich fand den Flixtrain richtig laut, ehrlich gesagt, im Vergleich zum ICE. War übrigens die erste Fahrt im Flixtrain für mich. Ach, wir haben die Uhr nicht angemacht. Macht nichts. Wenn jetzt Marc hier wäre, der hätte aber jetzt hier auf den Tisch gehauen. Kurz ein bisschen Background. Wir haben eine Sendeuhr am nebenbei mal laufen, damit nicht aus einer Stunde nachher 4 werden. Genau. Im Sommer ein bisschen schwierig, weil die Sonne so spät untergeht. Deswegen haben wir zur Sicherheit sicherheitshalber eine Uhr und genau. Wir haben jetzt schon 13 Sekunden. Alles gut. Ja. Alles nee, gut. Sorry. Also wie gesagt, war eine nette Erfahrung. Und, war ein bisschen laut, der Flixtrain. Ich fand den ziemlich laut, ja. ICE finde ich da angenehmer. Und wie gesagt, ICE findest du auch schon für 29 Euro, gutes Ticket. Musst du lange vorher buchen, oder? Das ist natürlich immer günstig, ne? Wenn du vorher lange buchst, frühzeitig. Natürlich der Nachteil bei der Deutschen Bahn, je mehr Personen, umso teurer wird es. Und da wird es halt nicht günstiger. Das ist halt auch doof, ja. Nee, ich hatte das Gegenteil gehabt. Wir haben Regio-Ticket gebucht nach Leipzig. Im Regio ist vielleicht anders. Und da keine war, Ahnung. Nicht mehr Leute. Da war, das, natürlich wird es teurer, die summieren sich ja. Naja, aber da war es so, wenn du die Hinfahrt hatte 30 Euro gekostet, die Rückfahrt hatte dann nur noch 20 Euro gekostet und Kinder waren kostenfrei. Ja, aber was ich meine ist, normal wäre es doch attraktiv, wenn man sagt, okay, du fährst mit der ganzen Familie, dann je mehr Personen du hast, kriegst du halt noch also wird es nicht teurer, sondern nicht günstiger. Ja, so kann man es auch sagen. Nee, das ist schon ein Unterschied, Stefan. Ja, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Ja. Ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn ich was habe, dann recht. Ja, nicht immer. Ja, okay. Genau. Nee, aber ein super schöner Tag. Und deswegen für euch nochmal der Aufruf. Sucht euch irgendeine schöne Stadt aus in Deutschland. Das stimmt wohl. Fahrt Samstag früh hin, fahrt Samstagabend zurück und ja, ihr habt einen super schönen Tag. Und können ein bisschen was erleben. Es gibt, da wollte ich nämlich mal gucken, ich habe das Deutschland-Ticket und es gibt irgendwie Publikationen, wahrscheinlich auch im Internet irgendwelche Webseiten, die so ein paar gute Tipps geben, gute Strecken, wo es sich lohnt, nach Deutschland zu fahren. Mhm. Ja. Ich habe den Radius mal so abgeguckt, damals schon, als das Deutschland-Ticket für 9 Euro war das, rauskam. Dann ganz diese drei, Erinnerung, die drei Monate, ne? Der erste Versuch. Ja, na? Ja. Und auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, dass natürlich aufgrund der Regionalzüge der Radius zeitlich ein bisschen eingeschränkt ist. Ne? Also ja, wenn die ja langsamer sind. Wenn man einen Ausflug machen will, dann kommt man so gerade bis an die Westgrenze ran. Aber reicht ja schon. Ja, nee, man sieht ja, also jetzt von Berlin aus gesehen natürlich, ne, im Osten von Deutschland gibt es natürlich auch eine ganze Menge toller Orte. Mhm. Ne? Leipzig ist nur einer davon. Ja, und ICE, wie gesagt, 75 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast. Nach Leipzig? Ja. 75 Minuten? Ja, eine ICE von Hauptbahnhof zur Hauptbahnhof. Also, soll ich dir wirklich sagen? Naja, deutlich länger, weil du über vier was? 4 Stunden. Über Dessau. Gut, liebe Zuhörer. Nehmt euch einen Rucksack mit. 4 Stunden, ja. Ich habe mich nicht getäuscht. Oh 4 Stunden. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Wenn du jetzt kommst, kannst du auch über Karlau fahren, dann sind es 4,5 Stunden. Na toll. Da kannst du auch in Karlau und in Dessau dir die Städte angucken. Ja, kannst du auch. Bitterfeld mal angucken, Eisenhüttenstadt. Wollte ich schon immer, genau. Eisenhüttenstadt, du lachst, aber Planstadt, ja, ne? Ja. Auf dem Reißbrett entstanden, auf Basis von vielen Stahl, wie nennt man, Stahlstadt. Genau, auf Basis von Industrie und, ja, genau. Ja. Ja, sehr schön, Stefan. Also wie gesagt, und das Coole, wie gesagt, ich bin kein Fan von Großverreisen, aber so einen Tagesausflug mache ich dann schon eher, weil du hast einen kleinen Rucksack, dann ist es okay. Ja. Ja, schön. Hast du noch Bahnerlebnisse? Nee, ich hatte keine Bahnerlebnisse. Ich war auf einer Party. Also ich habe ein tolles Erlebnis, aber dazu kommen wir später. Mhm. Das wird unser Hauptthema dann werden gleich. Ach du je. Und nee, ich hatte ein tolles Erlebnis in Bezug auf eine Geburtstagsfeier. Ich war auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, wo sich, das klingt jetzt seltsam, aber es war so gewesen, die Leute noch nicht so intensiv mit kannten. Also eigentlich gar nicht. Ja. Und das haben wir genutzt, das hat man sich halt so mit Fremden unterhalten, ist ja mal schwierig, ja, aber es war in dem Fall ganz gut, weil wir haben so irgendwie unsere Berufe dann irgendwann erraten wollen. Ich kam dann auf die Idee, jeder schreibt seinen Beruf auf einen Zettel und du hast einer geschrieben, aus der Runde, der gegrillt hat und somit nicht die ganze Zeit anwesend war und von den Leuten gar nichts mitbekommen hat, der musste dann erraten, was wer welchen Beruf hat, was super ja witzig clever war. Ja. Ja, bei dir stand Anwalt drauf. Nein, das sollte schon ein Job sein, den man tatsächlich auch hat. Ja. Okay. Genau, das war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Hast du tolle Berufe auch kennengelernt? Ja, ich habe unter anderem, es klingt jetzt voll nach Klischee, aber eine vegane Yoga-Lehrerin war mit dabei. Was war das für eine Geburtstagsparty? Ja. Hat sie auch was zu essen gekriegt? Die hat was zu essen gekriegt. Sehr gut. Ja, es ist... Schwieriges Thema. Nee, es ist kein schwieriges Thema. Ich habe immer das Gefühl, es wird schwierig gemacht. Weil es ist es gibt viele Vorurteile. Mir ist egal, was jemand isst, ne? Aber ja. Du, ich esse auch Tofu, habe ich kein Problem. Ja. Nee, wirklich, war jetzt kein Scherz. Nee, es gab ja Burger, war ja auch vegane Burger dabei, alles gut. Also das passt schon. Mhm. Aber es ist halt so, es passt halt wie die Faust aufs Auge, ne? Irgendwie. Wenn du eine Schublade bedienen kannst. Ja, es ist seltsam. Es gibt auch Veganer, die die wahrscheinlich im handwerklichen Bereich unterwegs sind, also so ist ja nicht, ne? Mhm. Genau. Ja, nee, das war interessant. Und dann haben wir, weil wir das so cool fanden, haben wir das erweitert mit Hobbys. Jeder hat ein Hobby aufgeschrieben. Okay. Und hast dann, du neue Hobbys kennengelernt, die du ausprobierst? Sollte man sagen, welches Hobby wohl hat, ja. Okay. Ja. Das klingt auch interessant. Weil dann auch so, nicht nur, dass du dann die Person kennenlernst, sondern auch so, echt, das und das ist dein Hobby, das ist ja interessant, kannst du mir mal da und davon erzählen? Wäre man sonst wahrscheinlich nie drauf gekommen, weil das niemand stimmt setzt sich hin und sagt, achso, übrigens, ich wollte nur mal kurz sagen, mein Hobby ist Briefmarken sammeln ja, und wenn jemand eine Frage dazu hat, dann kann er sie mir jetzt gerne stellen. Genau. Und dann gehen alle. Ja. Die Situation gibt es halt so nicht. Und das fand ich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen sind alle eingebunden. Das finde ich auch schön. Ja, genau, das war halt auch noch der Punkt. Also ich muss sagen, ich habe eine Menge mehr Dinge, glaube ich, erfahren. Nicht nur über Leute, sondern auch über, womit die sich halt beschäftigen, als ich so auf dem normalen Weg. Klingt gut. Ja, weil sonst dann ist immer so Smalltalk, ne? Gibt es spektakuläre Hobbys, von denen du gehört hast? War, wir hatten Bekannte von uns waren da auch mit bei, das waren die, zu denen wir eingeladen waren. Okay. Und die hatten dann versucht, Vanessas Hobby zu erraten, die sie eigentlich kennen. Ja. Und sie lagen dreimal daneben. Okay. Was auch interessant war. Was ist denn Vanessas Hobby? Außer zu den Eisbären gehen. Die Sachen passten halt alle, die anderen, dass das hätte auch sein können. Was wiederum interessant war, weil man dann sagen konnte, was, du lernst Japanisch? Mhm. Ja, ist ja interessant, wie bist du drauf gekommen, ne? Und dann, weil wir haben ja Japanisch-Bezug ein bisschen interfamiliär durch den Bildungsweg, der ja eingeschlagen wurde in verschiedenen Altersstufen bei uns. Genau. Nee, Vanessas Hobby ist unter anderem Zeichnen. Ja. Stimmt, ja. Genau. Deins ja auch. Ja, was habe ich angegeben? Dein Hobby? Podcast. Hätte ich machen können, aber ich ganz ehrlich, ich wollte nicht, wollte mich nicht so in den Vordergrund spielen. Ja. So, jetzt haben wir gleich mal die erste Soundprobe. Ich wollte schon sagen, ja. Für uns ist es gerade ohrenbetäubender Lärm. Wir machen mal einen Strich, das war das erste Blaulicht-Auto heute. Weil das hat ja auch eine Tradition. Polizei, warte, ich mache. Ein Strich bei Polizei. P. Aber ich habe es früher als Kind gern gemacht, Autos zählen. Kennst du das? In der DDR war das recht einfach. Weil, kam ja nicht so viele. Wir haben gesagt, wir zählen alles außer Trabi und Wartburgs. Mhm. War der Zettel leer. Und blöd. Dann genau, ging so. Ah, ja. Ging so. Mazda 323 war immer oft bei. Nee, ich hatte als Hobby Ornithologie angegeben. Ach, natürlich. Jetzt wo du so, sagst. Nicht so zum Gesprächsthema da machen. Ja, ja. Deswegen habe ich ein bisschen. Na, hast du ja, du kennst dich mit Vögeln das aus. Das unspektakulärste. Außerdem hätte ich dann heute nicht so offen reden können. Musstest du deinen Vögel nachmachen? Nein, musste nicht. Okay. Aber ich wurde tatsächlich wegen irgendwas mit Vögeln angesprochen. Mhm. Ach, war das ein Date? Nein. Nein, der Satz fing nicht damit, hast du Lust. Ach so, okay. Ja. Genau, das, ja, cool. Das war das. Mhm. Die zweite Sache, die ist noch nicht gewesen, aber die wird kommen. Ja. Ich werde, eigentlich wäre der Termin jetzt am kommenden Montag, also wenn der Podcast erscheint, ein Drehtermin, wo ich vor der Kamera bin. Nein. Es ist ein dir sehr bekanntes Unternehmen. Mir sehr bekannt. Ich will nicht so viel sagen. Ein mir sehr bekannt. Ich möchte auch nicht, dass du den Namen nennst, aber ich sage einfach mal, es ist eine Preisvergleichsplattform. Ja. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Okay, in welchem Bereich? Achso, nee, das verrate ich dir jetzt nicht, das sage ich dir dann Das wäre dann zu offensichtlich, ja, oder? Das, genau, ich will erstmal noch, weil ich weiß nicht, also ich wurde vom Kunden schon ausgewählt. Lass uns mal off-air dann reden. Ich kann nur so viel sagen, ich wurde ausgewählt, der Mann mit den 1000 Hobbys. Das wird quasi meine Rolle sein. Ja. Wird es ein Werbespot oder was? Passt wie die Faust auf Auge. Ich vermute, ich habe jetzt nicht so viele Details. Ich weiß nur, dass es, also ich gehe davon aus, dass es auf Insta, auf Social Media laufen. Ja, heute ist ja alles Social Media. Ja, also genau, das wird quasi Online-Werbung. Aber dem Podcast bleibst du dann treu, oder? Da wenn du dann groß rauskommst. Wollte ich noch mit dir reden, wie wir jetzt in Situationen wie jetzt umgehen. Ach so, ja. Nein. Blöd. Nee, da wird sich erstmal nichts dran ändern. Auch ein langjähriges Hobby, wenn wir schon mal beim Thema Hobbys sind. Ja, wird sich nicht ändern. Weißt du noch, seit wann wir das Ganze hier machen? Das hier? Seit 2006. Ich hätte gedacht, das 2005, aber da hatten wir mit dem Blog angefangen, ne? Erst kam der Blog, dann kam der Blogcast. 2006, okay. Ja. Am 6.3.2006. Fast 19 Jahre. Es ist 20. Heftig, ne? Ja. Gut. Deswegen, ist ja irre. Ja, deswegen sind wir auch heute wieder am Start. Ja, im James June. Richtig cooles Wetter. Wir sitzen schön im Schatten hier. Ja. Die Sonne scheint und es sind über 20 Grad in Berlin. Morgen ist Feiertag. Wir starten in ein langes Wochenende. Das ist das Schöne. Genau. Wie sieht's aus mit Themen? Welches Thema wollen wir als erstes beackern? Ja, wir hätten noch Hausaufgaben. Ach so, ja, dann die Hausaufgaben, da haben wir sie hinter uns. Erst die Arbeit, dann ist Du hast ja letzte Mal so viele Hausaufgaben erledigt, da dachte ich mir, brauchst du diesmal nicht, dann mache ich sehr die. Sehr gut. Ne? Hausaufgaben hatten wir auf. Letzte Folge hieß 3 Stück Kuchen. Ja. Ihr wolltet wissen, was für Kuchen das wirklich war. Ich habe das Foto gesehen. Genau. Also ich kann es auch nochmal für die... Was für eine bescheuerte Hausaufgabe. Aber ja. Stefan, was für Kuchen haben wir denn war gegessen einfach. Vor zwei Wochen? Es war verführerische Mousse au Chocolat. Oh, ich liebe Mousse au Chocolat. Als Kuchen auch noch? Ja, als Torte sogar. Himmlische Erdbeer-Panna Cotta. Mhm, auch gut, sehr gut. Und raffinierte Stracciatella Kirschtorte. War das in so einem Café oder selbst gemacht? Das war Koppenrad und Wiese. Ah ja, genau. Genau. Da kann ich aber richtig lecker. Von Koppenrad und Wiese, ich weiß gar nicht, ob es das in Berlin auch war. Ich war in Niedersachsen, in Osnabrück, mal in so einem Großverkauf von Koppenrad und Wiese. Und da hatten sie so eine Packung Kuchenstück-Mix. Ja, genau, also sowas war das. Immer nur, aber nicht Torten, das waren auch so... auch so, aber viereckige Stücken. Also okay. Auch so, nee, das ich weiß gar nicht, wie so es heißt. Das waren ja Tortenstücken, so ein Dreieck. Aber richtig lecker. Und sie haben mir vorenthalten, edle Marzipan-Sahne. Tja. Haben sie schon selber gegessen. Nee, den Mix kann ich nur empfehlen. Ah, nee, ich hatte ihn in Berlin auch schon im Tiefkühlregal gesehen. Kann ich nur empfehlen, weil du kaufst wirklich einen bunten Teller, schneidest das Stück noch einmal absolut. Durch. Und dann hast für du jeden eine was richtig dabei. Gute Auswahl. Ja. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt zum Bäcker geht, so ein Stück Kuchen zahlt es ja auch mittlerweile schon fast 3 Euro. Und das ist heftig. Aufgrund meines Werksverkauffunds gehe ich mal davon aus, dass Koppenrad und Wiese ja nicht nur vom Namen her ein deutsches Unternehmen ist, sondern tatsächlich auch ein niedersächsisches Unternehmen. Ja, und an dieser Stelle haben wir genau. Achso, ja, Kuchen aus China wird wohl auch schwierig werden. Ja, genau. Ne? Ja, alles auf jeden Fall sehr lecker. Sollte damit dann auch abgehakt sein. Marc hat es jetzt auch gehört, denn der hat sich das natürlich auch gefragt. Dann hatten wir ja ein heißes Thema, wo du auch sehr involviert warst und dir die Frage gestellt hast, gab es jemals bei Streik irgendwie Nachlässe, Erstattungen für die Fahrgäste? Du hattest gesagt, du kannst dich erinnern, dass es mal irgendwas gab, aber du weißt nicht mehr was. Wo genau? Ja, beim Streik, nicht beim Streik. Ach so, ja, genau. Beim Streik bin ich der Meinung gewesen, ich hätte was zurückbekommen. Genau. Es war kein Streik, kann ich dir sagen. Beim Streik gab es in Berlin noch nie irgendwie einen Nachlass. Das war mein Ergebnis ja auch. Genau. Und man kann auch sagen, inzwischen, der aktuelle Streik bei den Berliner Verkehrsbetrieben ist beigelegt. Ja. Ne? Also erstmal Ruhe bis zum Jahresende, dann kommen neue Verhandlungen in anderen Bereichen. Schauen wir mal. Nein, es gab tatsächlich mal sozusagen Aktionen als Entschädigung. Jetzt bin ich gespannt, was der Grund war. Genau. Und der wird ja bekannt vorkommen. 2009, 2010. Ach Mann, ja logisch. Gab es ja die S-Bahn-Krise. Ja, mit Corona hatte das... Nein, das hat nichts mit Corona zu tun. Die S-Bahn-Krise 2009, 2010. Und da gab es... Sorry, 2009, 2010. Ich war bei 19. Ja, genau. Achso, ja. Ich habe dir richtig zugehört. Und von November, Dezember 2010 gab es für Stammkunden kostenlose Monatskarten. Also die sind da kostenlos gefahren. Das war das nicht, woran ich mich erinnere? Es gab Gutscheine für Abokunden und... es gab an 8 Wochenenden in diesen 2 Monaten Einzelfahrscheine, die man als Tageskarte nutzen konnte. Das habe ich, mit der Einzelfahrscheine als Tageskarte, das kenne ich. Genau. Und das mit den Monatskarten als Entschädigung, das habe ich gelesen. Ja. Mit der Androhung, dass es eventuell jetzt bei den Streiks auf uns zukommen würde. Glaube ich nicht. Aber Rätsel ist noch nicht gelöst, leider. Aber das ist eine sehr gute Zusatzinformation. Genau. Weil 70 Millionen Euro hat das Ganze für die Berliner S-Bahn gekostet. Das ist schon heftig. Aber kann das sein, dass es in Corona war, dass es da das Geld zurückgab? Es gab kein Geld zurück, sondern du meinst bestimmt den 22. Januar 2023. Das. Da konnte man nämlich ein 2-Stunden-Ticket für den ganzen Tag nutzen. Und das war aber, hatte nichts mit Corona zu tun. Das ist nämlich im Rahmen des autofreien Sonntags passiert. Da gab es nämlich schon mal Aktionen in Berlin. Nee, ich bleib dabei. Ich habe Geld zurückbekommen und wir werden das weiter verfolgen. Ich habe, meine Info ist, bei Streiks gab es in Berlin das noch nie. Das muss ich zugeben, genau diese Informationen habe ich auch gefunden, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Aber ich sage dir eines Tages. Es gab sicherlich Kulanzregelungen, aber so richtige Freimonate eigentlich nicht. Eines Tages wird sich jemand melden und wird sagen, ich habe genau dasselbe erlebt wie René und ich habe hier meinen Kontoauszug und das war dann und dann. Irre. Und wir beide, ich waren die Einzigen, die Geld bekommen haben. Ja, naja. Ja. Gut. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum Harald-Juhnke-Platz. Ja. Du hattest uns ja super berichtet, wie der Ablauf in der BVV ist, bis das dann so kommt. Und ich hatte mich halt gewundert, weil es gab wirklich Medien, die berichtet haben, dass es bereits zum 1. April 2025 soweit ist. Ja, das sind die sich nicht auskennen. Das war nämlich zum Beispiel die BZ. Also, ja. Ich sage ganz ehrlich, man sollte der BZ-Redaktion sagen, dass sie unseren Podcast hören sollen. Ja. Und das Deutschlandradio hat auch berichtet, Berlin hat jetzt einen Harald-Juhnke-Platz. Ja. So ist es mit den Medien. Es ist eine Halbwahrheit. Genau. Ne? Und wir schauen mal, vielleicht ist es ja 2026 dann soweit. Na, so lange wird das nicht dauern. Ja, wir gucken mal. Ich hatte noch was Interessantes zum Thema Playdate. Ja. Oh, oh. Ist das Hausaufgabe noch oder ist das Thema? Hast du noch eine andere Hausaufgabe? Nee, ich habe keine Hausaufgaben. Na, das, wir hatten ja, oder ich hatte ja das Thema Playdate angesprochen. Ja. Und du bist gleich direkt falsch abgebogen, ja, was ich nicht so cool fand. Ja, ich bin gleich in die Gadget-Ecke abgebogen. Genau, wir haben es zum Glück rausgeschnitten. Haben wir das rausgeschnitten? Ja, ich habe die Folge gar nicht gehört. Das war ein Riesen-Eklat gewesen. Oh, war ja. Wenn wir da im James Room gedreht hätten, hätten die Leute wahrscheinlich gedacht, da würden die Bierbänke hier auf dem Boden liegen. Ja. Hier gibt es jetzt gleich eine Massenschlägerei. Richtig, dann hätten wir auch nochmal Blaulicht gehabt. Das heißt, die Leute haben in der letzten Ausgabe nichts zum Thema Playdate gehört? Doch, das haben die mitgekriegt. Ach, du hast wahrscheinlich so geschnitten, dass unsere Ausbrüche, also meinen und Marc, drin hast und deinen rausgenommen. Und ach so, übrigens, letzte Folge wurde Stefan ganz hart angegangen. Einfach richtig knallhart, grundlos beleidigt. Ja, ja, genau. Ne? Wollte ich auch nochmal sagen. So, du Pappnase, was war denn? Nein, nein. Was gibt's denn, meine ich? Playdate, du bist ja sofort auf die Spielekonsole gekommen, die ich überhaupt nicht kannte, ehrlich gesagt. Hast du sie mal angeguckt wenigstens? Ja. Als Versöhnungsangebot? Ja, natürlich. Also wie gesagt, vergeht ja alles. Und was sagst du, wie findest du sie? Naja, ich brauch sie nicht. Nee, ich brauch sie halt auch nicht, ist halt so ein Retro-Zeug, aber optisch finde ich sie cool. Ja, man kann ja auch nochmal sagen, ne? Ein Schwarz-Weiß-Display, kein Touchscreen, und Steuerkreuz. Eine Probe an der Seite. Genau, und nur Indie-Games, ne? Ja. Die Woche für Woche freigeschaltet werden. Ja, aber okay, pass auf, lass uns nie wieder über diese Konsole sprechen. Jetzt will ich wissen. Was ich aber witzig fand, das Playdate, Marc hat ja dann so aus seiner Sicht gesagt, das ist, wenn man sich irgendwie zum Daten verabredet, so Leute kennenlernen will oder so. Auch ne? Witzig, ja. Ja, und ich habe dann nochmal ein bisschen nachrecherchiert und auch mit der KI gesprochen. Und die sagte mir dann wirklich, also da geht es wirklich nur bei Playdates um das gemeinsame Treffen zwischen Kindern, ne, was die Eltern verabreden. Okay. Aber, und das finde ich halt witzig, Marc hat gesagt, das ist genauso, als wenn Männer die extra einen Hund sich zulegen, um bessere Chancen bei Dates zu haben. So hat er das irgendwie gesagt. Ne? Und die KI, so humorvoll und ironisch, wie sie ist, sagt, haha, dein Kumpel hat gar nicht so Unrecht. Playdate ist tatsächlich auch der Name, das ist deine Spielekonsole, ne? Genau dazu passt das. Und ich finde so die Art mittlerweile, wie die KI agiert, ist mir so schon zu menschlich. Ein bisschen zu locker. Wir haben ja auch eine passende Meldung heute gefunden. Das Problem ist, dann kannst du gleich die Meldung sagen, nee, kannst du. Dieses Menschliche vermittelt halt auch, dass es ein Mensch ist. Und ich habe ein gutes Bild gesehen. Weil du wirst ja völlig falsch geframed. Ja. Ne? Du hast ja die völlig falschen Erwartungen. Und es gibt ein gutes Bild, das zeigt, wie sich die Menschen KI vorstellen. Und dann ist da so ein humanoider Roboter. Und daneben ist, was KI wirklich ist. Und dann sieht man nur Programmcode-Zeilen. Ja. Und das muss man sich eigentlich mal bewusst machen. Es ist letztendlich, so blöd wie es klingt, es ist ein Programm. Ein sehr intelligentes Programm, also ein Programm, was natürlich auch in gewisser Form lernt, aber was kein Bewusstsein hat. Das heißt, sämtliche Höflichkeit, die KI an den Tag legt, ist einfach nur, sie weiß nicht, dass sie höflich ist. Sie denkt, das ist die Art und Weise, wie man spricht. Ja. Bums. Und so. Man kann ja auch ihr den Weg ebnen, indem man ihr durch Prompts entsprechend sagt, wie sie zu agieren hat. Ja. Das ist es ja auch, ne? Aber sie hat ja eine Grundbasis, also ein sogenanntes Bias, also ein Annahmemodell, also wie sie die Welt annimmt. Ja. Und Stefan wollte mir die Meldung überlassen, ist jetzt nicht so spektakulär, aber das letzte Update von ChatGPT wurde wohl zurückgezogen, weil die KI zu freundlich ist. Und ganz ehrlich, das ist mir auch aufgefallen, dass ich eine Anfrage stelle und ich wirklich auf sachlicher Ebene sprechen will. Und dann Antworten kommen wie, das ist aber ein sehr, sehr guter Gedanke. Da gleich eine Frage, soll ich dann gehen? Weil ich bin ja auch immer so freundlich. Soll ich mich auch zurückziehen? Du kannst ja sehr direkt zu mir sein. Ach so, okay. Du hast es ja aus der letzten Podcast-Folge rausgeschnitten, da warst du ja direkt. War ich da direkt? Komisch. Wir werden es nie erfahren. Ja. So, mach mal einen Strich bei Krankenwagen. Okay. RTW, ein Strich. Übrigens, das ist, habe ich gelernt bei unserem Kennenlernen-Geburtstag, ist ein sogenannter Alarmpfad. Und was ich auch sehr interessant fand, dass die Alarmpfaden ein hohes Unfallrisiko haben. Ja, wenn man ganz schnell fährt. Also man kriegt zwar eine Einweisung, ne, aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt spezielle Fahrfähigkeiten haben. Also die werden natürlich geschult. Aber die Chance auf einen Unfall ist halt auch gegeben. Da hatte ich neulich was gelesen von irgendeiner Hebamme. War das eine Hebamme oder irgendwie eine Krankenschwester? Die war auf dem Weg zu einem Notfall, ich glaube zu einer Geburt, ne? Wurde geblitzt. Und da hat ihr Arbeitgeber gesagt, wollen wir nicht zahlen, weil das war Notfall und so, ne? Ja. Und dann hat ein Gericht gesagt, ja, mag sein, dass es ein Notfall war, aber die Geschwindigkeit, mit der sie geblitzt wurde, hat jetzt nicht für einen Notfall gesprochen. Also das ist doch auch krank, oder? Mit 31 durch eine 30er-Zone gefahren. Naja, so ungefähr. Mit 10 durch eine Spielstraße. Ja. Also fiel mir da gleich wieder ein, wo du jetzt meintest hier mit, ja. Gut, und jetzt aber verrückt. Zurück zum Playdate. Ach so, wollen wir da noch was zu sagen? Nee, ich dachte, du hattest noch irgendwas. Das war deine Ergänzung. Nee, ich wollte sozusagen nur dieses ChatGPT-Ding bringen. Ah, ja, okay. Ne? Ja, also von daher. Ja. Weil ich habe die Erfahrung damit. Genau. Alles, was ihr, was euch unter den Nägeln brennt, könnt ihr uns mitteilen. Schreibt es euch auf, ja. Und teilt es uns gerne mit. Es gibt keine dummen Kommentare. Es gibt nur. Dafür sorgen wir zur Not, richtig. In letzter Instanz. Und ja. Es gibt auch keine dummen Fragen. Die gibt es wirklich nicht. Ja. Eine dumme, ist keine dumme Frage, habe ich für dich passenderweise noch. Frag mich. Vielleicht wisst ihr es zu Hause auch. Was ist eine Doula? Eine was? Eine Doula. Kannst du es mir mal buchstabieren? Doula. Oh, das ist schon mal kein deutsches Wort. Hast du schon mal gehört? Nee. Ich habe es noch nie gehört. Du musst es auch googeln. Ja. Ich gebe dir einen Tipp. Ich habe es in einer Reportage. Ist das ein Bekleidungsstück? Nein. Ganz falsche Richtung. Mach mal drei Versuche. Ist es eine Doula? Ist es ein Instrument? Nein. Ein Gegenstand? Nein. Okay, waren drei Versuche. Ist eine Person? Oh. Ich weiß nur, was eine Trulla ist. Eine Trulla. Was ist denn eine Trulla? Eine Trulla ist ein Spaßausdruck. Ich glaube, er kommt gar nicht mal aus dem Berliner. Ey, du Trulla. Ja. Genau. Für eine Person? Ach, kann man nicht erklären. Eine Trulla ist was, wo man sagt, du bist eine Nase. Ja. So kann man es auch sagen. Eine Doula. Was ist eine Doula, Taban? Ist eine nichtmedizinische Geburtsbegleiterin. Okay. Und du hast doch auch mit Hebammen mal zu tun. Ja, wir waren genau. Oder? Also, eins meiner Kinder ist durch eine Hebamme zur Welt gebracht worden. Ich dachte, durch die Mutter logisch. Des Kindes. Sorry, warte mal, ich muss mich entschuldigen. Ja. Jedes Kind, jedes der Kinder, was ich kenne, ist natürlich durch eine Hebamme zur Welt gebracht worden. Der Unterschied war, es ist in einem Geburtshaus gewesen und nicht in einem Krankenhaus. Ja. So. Aber genau. Da waren zwei Hebammen dabei gewesen. Also auch der notwendige Backup, den eine Hebamme haben muss in so einem Fall. Wenn es nicht im Krankenhaus ist, war auch eine Hebamme. Ja. Ah ja, das ist quasi so eine emotionale Begleitung für die werdende Mutter, ne? Egal ob vor oder nach der Geburt, ne? Und es ist keine Hebamme oder medizinische Fachkraft. Das ist eine Person, die einfach nicht umfällt bei der Geburt. Also die quasi dann günstiger ist, als einen Mann dabei zu haben. Ja, kann auch sein, ne? Und natürlich auch eine Frau, ne? Man kann ja auch eine Frau mit dabei haben. Ja, ist ja heutzutage egal. Ja. Ne? Also von daher fand ich mal interessant, kannte ich noch nicht den Begriff und diese Bezeichnung auch nicht. Ich weiß, das war in der Meldung mit gewesen, oder was? Die Hebamme, die geblitzt wurde, hatte im Kofferraum eine Doula zu liegen. Das war was anderes. Da gab es im RBB so eine Reportage mal über werdende Eltern auch irgendwie. Da habe ich das gesehen, ja. Ja, ich habe auch eine Reportage. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja ein Event schon angekündigt, was ich jetzt noch nicht bei meinen zwei Wochen untergebracht habe. Ja. Ich war nämlich wieder mal, muss man dazu sagen, du im Tempelhof. Papst. Ich war nicht beim Papst, ich war im Rathaus Tempelhof Schöneberg. Okay. Ja. In dem berühmten Rathaus, in dem John F. Kennedy. Wir hatten das in einer der letzten Ausgaben schon mal detailliert. Ja. Wer also nochmal eine Ortsbeschreibung braucht und eine virtuelle Begehung, der möge sich diese Ausgabe dann anhören. Alles in den Shownotes verlinkt. Ja. Nee, ich war diesmal da zur Ehrenamtskartenverleihung. Muss mir alles nachmachen, oder? Ja, ich habe jetzt, auch das war schon mal Thema gewesen. Stefan ist ja bereits im Besitz einer Ehrenamtskarte. Aber ich will nicht so viel Ruhm haben, das ist der Unterschied. Und, ich habe sie jetzt auch erhalten. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg prunkvoll wohl eine Ausnahme. Mhm. In anderen Stadtbezirken wird da nicht so ein Amtertag gemacht. Nie einen vom Stadtbezirk gesehen, ja. Genau. Kurz zu den zwei Eck-Events, die dort stattgefunden haben. Das eine war die Ehrung. Also es ist so, dass ich glaube so 8 Organisationen, ehrenamtliche Organisationen oder Organisationen, die Ehrenamtler haben, 8 Stück davon ungefähr, hatten jeweils so 5 bis 10 Ehrenmänner, Ehren- und Ehrenfrauen, wie sagt man? Genau. Ehrenamtsleute. Ehrenamtler. Ehrenamtler. Die ein Ehrenamt ausführen. Ja, Personen, die ein Ehrenamt ausführen, ja. Mitgebracht. Ehrenamtsausführende. In der, ja, genau so. Das ist sehr gut gesagt, Stefan. Die dann eben in dem Rahmen die Ehrenamtskarte überreicht bekommen haben, ja. Durch den Bezirksbürgermeister. Wie hieß der? Jetzt habe ich mir den Namen hier aufgeschrieben. Oh, ey, von Schöneberg mich, oder was? Tempelhof Schöneberg. Ja. Also ich weiß nur, dass er aus Bremen kommt. Hast du ja gut aufgepasst. Peinlich. Nee, ich habe den Namen auch gewusst, nur ich habe mir noch kompliziertere Namen versucht zu merken. Da ist okay. Der Bezirksbürgermeister von Tempelhof Schöneberg. Und man muss dazu sagen, für alle, die die letzten Folgen nicht gehört haben, René, sein Ehrenamt, er engagiert sich halt in seinem Kiez sehr doll, ne? Und du hast dadurch auch schon mehrere Möglichkeiten gehabt, dir die Politik so ein bisschen anzugucken. Ne? Genau. Der Bezirksbürgermeister von Tempelhof Schöneberg ist Jörn Oltmann. Sorry. Okay. Entschuldigung, Jörn oder Jörn? Ach, hier duzt euch. Nee, wir duzen uns nicht, weil ich hab von ihm nicht, also es haben drei Leute verteilt, ja. Immer so an, damit es ein bisschen gemischt ist. Ja, okay. Ich habe von der BVV-Vorsteherin Frau Zanderade die Ehrenamtskarte überreicht bekommen. Okay. Und außerdem war noch da der Bezirksstadtrat für Jugend und Sport, Oliver Schwork. Mhm. Genau, das waren so die. Und Frau Spranger war nicht da. Frau Spranger war nicht da, aber ganz ehrlich, ich habe letzte Woche Frau Spranger erst visuell kennengelernt. Ja, bei den Eisbären. Dass sie bei den Eisbären war und dadurch, dass sie in Berlin das Thema Stadtbäderbeheizung. Die ist richtig klein, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie sehr blonde Haare hat und sehr rote Kleidung. Und ja. Ich vermute da, dass sie bei der SPD ist. Das ist sie tatsächlich, ja. Ja. Nee, genau, also die drei hatten, also nicht Frau Spranger, aber die anderen drei hatten die Ehrenamtskarte ausgegeben mit einem Händeschlag. Mhm. Dazu gab es Musik, ein Gitarrist und eine Sängerin, war sehr, sehr, sehr schöne Musik gewesen, hat mir sehr gefallen. Was war es für Musik? So Gitarrenmusik, die haben irgendwelche... So Untermalungen. Das war immer so ein Act dazwischen. Also die haben das Ganze wurde ja durchs Ehrenamtsbüro Tempelhof Schöneberg durchgeführt. Und die haben sich dann ein schönes Rahmenprogramm einfallen lassen. Ja, und ja am nett. Ende gab es ein Buffet. Also das Ganze hat die Räume im Rathaus haben ja immer einen Namen. Hm. Im Rathaus Schöneberg war, ich weiß nicht, wie die anderen Räume so heißen, aber das war der Theodor-Heuss-Saal, in dem das stattgefunden hat. Okay. Und die Säle haben so Gänge vorneweg, die mit Teppich ausgelegt sind, mit Sofas richtig schön, mit Kunst an den Wänden und richtig altmodisch vom Look her. Okay. Da war dann das Buffet aufgebaut, ein großes, schönes Buffet und man konnte sich ein bisschen austauschen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und die Ehrenamtskarte, da kommen wir gleich zu. Weil da hast du vielleicht noch ein paar Informationen. Mhm. Vielleicht hast du sie ja auch schon genutzt, aber vorher noch ein paar noch Facts, nicht. Die ich aus dem Termin mitgenommen hatte. Mhm. Also in Tempelhof Schöneberg sind ungefähr 80.000 Ehrenamtliche tätig. Mhm. Ja, fand ich auch krass. 12.000 davon im Bereich Nachhaltigkeit. Oh. Hört sich jetzt als also der kleinere Anteil, aber wir haben natürlich Jugend, Sport und so eine Geschichte. Sport noch. Ist immer der größte Anteil. Aber ich finde 12.000 schon auch richtig cool, weil es natürlich der Bereich, der mich sehr interessiert. Und von den 1 Million Ehrenamtlichen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, in Berlin nehme ich an. 1 Million? Ja, das ist ja jeder Vierte. Ist ja krass. Vielleicht ist auch deutschlandweit, also keine Ahnung. Ich glaube schon, deutschlandweit wäre ja Quatsch, 81, das kann ich mir nicht vorstellen, ist zu wenig. Ja, also keine Ahnung. Ich glaube schon. Auf jeden Fall bekommen wohl nur 0,5% diese Ehrenamtskarte von den Ehrenamtlichen. Ja, weil ich meine, die Frage ist, wann geht's los mit Ehrenamt, ne? Ja, das sehr gut, weil das können wir gleich mal vorziehen. Mhm. Nur kurz zur Info, diese Ehrenamts, warum Leute das machen. Oder was mir so hängen geblieben ist, was ich eigentlich einen schönen Gedanken fand, es gibt Leute, die wohnen halt einfach nur. Mhm. Ne? Und dann gibt es Leute, die leben. Und die Leute, die leben, es soll ja auch nicht abwertend jetzt gegenüber Leuten klingen, die kein Ehrenamt machen, aber die Leute, die leben, gucken halt, wie kann ich es noch lebhafter gestalten, wie kann ich noch Einfluss nehmen. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Wann bekommt man die Ehrenamtskarte? Also es gibt da ein paar Bedingungen. Weißt du eine davon? Du musst es mindestens ein Jahr schon machen. Sehr gut. Das ist zum Beispiel die Bedingung, die man so am ehesten nicht weiß. Mhm. Richtig? Also man muss ein Jahr in Berlin-Brandenburg wohlgemerkt, weil es scheint pro Bundesland eigene zu gehen. Eigene, weil ich hatte nämlich gesehen, als ich nach Leipzig wollte, die Büchermesse hatte auch angeboten, wer einen Ehrenamtsschein hat oder so. Die hatten ein völlig anderes Wort dafür, wo ich ein bisschen irritiert war. Aber jetzt ergibt es Sinn. Die Ehrenamtskarte hat ja auch den Adler drauf, steht ja auch Berlin-Brandenburg drauf. Genau, ja. Von daher, genau. Also man muss ein Jahr schon tätig sein. Mhm. Die Tätigkeit muss entgelt- und honorarfrei durchgeführt werden. Genau. Ausnahmen sind natürlich Aufwandsentschädigungen. Genau, ja. Ja. So, man muss seit mehr einem Jahr aktiv in Berlin-Brandenburg sein, hast du gesagt. Und man muss mehr als 200 Stunden im Jahr dafür aufbringen. Ja, das stimmt, ja. Das ist ja auch entscheidend, ne? Und die Ausgabe erfolgt durch die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was ich interessant finde, dass es eine Senatsverwaltung für gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt. Also ja, das, mega. Das wäre auch mal ein Thema, weil da gibt es, glaube ich, immer mal wieder Änderungen, was für Abteilungen da im Senat existieren. Das stimmt, ja. Das könnte man sich auch nochmal gucken, ja. Ist nämlich, das hat auch, dadurch ist, also meine Organisation, in der ich ja tätig bin, die gehört zum Stadtrat für Stadtentwicklung. Also da werden ja Themen auch immer so gemischt. Ist ja bei Ministerien ähnlich. Also gefühlt ist es so, als wenn gesagt wird, okay, wer möchte das Thema Sport? Hier, ich. Wer möchte das Thema Natur? Hier, auch ich. Dann gibt es halt ein Ministerium für Sport und Natur. Ja, also klar, das sind irgendwelche Ressorts, die dann irgendwie vertreten werden müssen. Aber die sind manchmal nicht so nachvollziehbar miteinander gemischt. Ja, das ist manchmal sehr kurios. Ja. Also ich nehme das mal mit und. Also meine Organisation ist nämlich zum Beispiel aus den Händen von Sport und Jugend gewechselt in Stadtentwicklung. Okay. Ja. Und das ist auch mehr, weil sich die Person, die wollte dieses Thema für sich haben. Und hat dann eben das Thema mitgenommen. Kommt ja wahrscheinlich auch mal drauf an, was die Politiker, die in den Bereichen sind, für Erfahrung haben. Ja. Und da wird es dann entsprechend aufgeteilt. Ne? Vielleicht ganz kurz zu den Vorteilen, oder was heißt Vorteil, zu den Benefits dieser Ehrenamtskarte. Mhm. Ich fand, die haben das sehr schön formuliert gehabt. Die sagten, das sind kleine Beiträge für eine große, oder nicht, ich hab's so, das sind kleine Danksagungen für einen großen Beitrag. So haben sie das betitelt. Ja. Hast du schon mal in Anspruch genommen, die Karte? Bis jetzt leider noch nicht. Ah, ja. Also kann ich dir sagen, dann werden wir das in Angriff nehmen dieses Jahr. Mhm. Denn, also kurz, ganz allgemein, das sind ungefähr 200 Partner, die quasi dann ein Benefit zur Verfügung stellen, in Form von, meistens in Form von Rabatten, zwischen 5% und 30%. Hauptsächlich sind das dann eben Museen, also öffentliche Einrichtungen, ne? Schwimmbäder, die ja jetzt Kinos auch Kinos zum Beispiel haben. Kinos, auch. Ja. Oder teilweise auch private, also ADAC-Mitgliedschaften. Genau, ne? Kleinere, sowas gibt es ja auch. Kleinere Läden, genau. Ja. Wenn du, ich glaube, wenn du Bock hast als Unternehmer, da was kannst zurückzugeben, da kannst du dich da melden und dann ist es gut. Ja. Es soll eine App geben, das wollte ich nochmal prüfen. Mhm. Muss heute vorsichtig sein, seit wir nicht mehr googeln und die KI benutzen, die halluziniert ja das ein oder andere Mal. Aber sie hat gesagt, hey, René, ich könnte dir empfehlen, du bist so ein toller Mensch. Also habe ich nicht gesehen, es gibt eine Webseite für Berlin-Brandenburger Ehrenämter, wo die ganzen Shop oder Institutionen draufstehen, wo man vergünstigt reinkommt. Manchmal sogar auch mit einer zweiten Person. Pass auf, und jetzt sind zwei Sachen dabei, die könnten für uns beide interessant sein. Einmal die Eisbären mit zwei Freikarten für, es gibt leider nur zwei Termine, aber dann kriegt man zwei Freikarten. Sehr gut. Das heißt, wir beide können zweimal zu den Eisbären gehen für lau. Sehr gut. Ja, schon mal gebongt. Ja. Ich könnte auch mit meinen Verknüpfungen, wollte ich gerade sagen, mit meinen Connections, Marc ist ja nicht da, wir können auch Englisch sprechen. Ja. Aber ich kann auch mit meinen Connections dafür sorgen, dass wir dann vielleicht einen entsprechenden Sitzplatz haben, wo wir mit Leuten zusammensitzen, die wir mögen. Ah, okay. Genau. Und die andere Sache, die Volleys. Ja, BR-Volleys. Die stehen auch mit drauf. Hm? Recycling? Berlin Recycling-Volleys. Ja, dann sind das die. Ja, genau. Da weiß ich jetzt nur nicht, was die anbieten, ob die nur einen Rabatt anbieten. Ich habe es nur überflogen. Ja. Ich habe mir gerade so den Burger gegönnt vom Buffet. Also es war ein Hammer-Buffet. Gelesen, und habe nebenbei die ausgedruckte Variante in der Liste gelesen. Übrigens von unseren Steuergeldern, ne, das Buffet. Technik. Hat es dir geschmeckt? Ja, hat sehr gut geschmeckt. Also ich danke euch da draußen, besonders den Berlinern, weil ich glaube, die haben da am tiefsten in die Tasche gegriffen. Ja. Es war ein wunderschöner Abend gewesen. Ja. Also ich will es jetzt nicht kleinreden. Ich habe zwei Gläser Wein getrunken. Aber ich habe meine Ehrenamtskarte habe ich beim Volleyballspiel einfach so in die Hand gedrückt bekommen. Ja, das ist tatsächlich so. Reicht du kannst, die, du kannst die beantragen und dann wird der Verein die beantragen. Haben uns gefragt, genau. Ja, nee, aber die Organisation muss beantragen. Mhm. Und die muss dann in dem Antrag natürlich auch nachvollziehbar mitteilen, dass das auch Sinn ergibt. Ja, ich habe auch gehört von Organisationen, die zum Beispiel Essen ausgeben, jetzt nicht die Tafel, aber sowas ähnlichem, da hatte der Organisationsleiter oder Ehrenamtsbetreuer auch einen ganzen Stapel an Karten und hat die dann ausgegeben. Ja. Man muss dazu sagen, die sind personalisiert, also steht der Name drauf. Genau. Und irgendwie ein, ich glaube, du musst die gilt, glaube ich, 2 Jahre oder so? Drei Jahre, richtig. Die ist 3 Jahre gültig. Ja. Und es sind teilweise auch kostenlose Angebote bei Technikmuseum, können wir beide mal zusammen hingehen, kostenlos. Ja, richtig. Und in den letzten Jahren war wohl das Naturkundemuseum für 1 Euro dabei. Was so, und immer. Tierpark ist auch dabei. Aber prozentual, ich glaube, die sind bei genau. 20-30%. Ja, ja, na, ja. Immerhin. Ne? Ermäßigung wohlgemerkt, nicht richtig. Endpreis. Ja. Ja, aber eine schöne Sache. Von und daher, wenn ihr euch ehrenamtlich engagiert, egal ob in Berlin oder woanders, fragt doch gerne mal nach, was genau. es vielleicht, bei euch für Möglichkeiten vielleicht noch mal ganz kurz zu der Motivation, ja. Warum man sich ehrenamtlich engagieren sollte. Ja. Was ist denn deine Motivation, dich ehrenamtlich zu engagieren? Ja, das Geld kann es nicht sein. Nee, also das ist auch die Karte ein sehr, auch nicht. Nee, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also, weil wir haben ja auch andere, also verschiedene Altersstufen bei uns in den Volleyballvereinen, die helfen. Ja. Und für mich ist aber klar, ich habe meinen Hauptjob. Ja. Das ist mein Hauptverdienst. Und alles andere mache ich halt nicht, um Geld zu verdienen unbedingt. Ne? Ja. Also es ist zwar schön, wenn man auch aber mal... Aber was ist deine Motivation? Na, Motivation ist einfach, natürlich ein Hobby zu haben. Okay, sehr gut. Unter Leute zu kommen. Okay, okay. Unterwegs zu sein. Mhm. Kriegst du auch alles so hin? Ja, und in gewissen Bereichen mich natürlich dann auch weiterzuentwickeln. Ne? Ja, sehr, also, auch ja. Sehr gut, weil das ist nämlich auch so einer der Gründe, die man auch nicht auf dem Schirm hat. Also ja. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also ich finde das Engagement wichtig, weil es stärkt so generell den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja. Ne? Weil andere sehen das auch, dass man sich engagiert und haben dann auch den... Man macht sich einen Namen unter Umständen. Ja, man wird da jetzt nicht berühmt, doch kann man vielleicht auch, aber... Ja, aber man kennt die Leute inzwischen. Das ist, also ich finde eher, dadurch, dass man zusammen was macht, ist man ja viel breiter aufgestellt. Ne? Ja. Also man kann wirklich viel mehr bewegen. Es ist Gemeinschaft erleben, ne? Was du genau. Schon gesagt hast. Die Lebensqualität von anderen verbessern, Verantwortung übernehmen und etwas zurückgeben. Ich glaube, das ist so die Hauptmotivation, also so eine sehr intrinsische Motivation. Ja, deswegen machen wir auch den Podcast, um euch was liebe zu geben, genau. Zuhörer. In diesem Fall, um euch zum Ehrenamt zu bekommen. Ne? Ja. Weil es kommt noch gleich ein ganz, ganz toller Punkt bei der ganzen Sache. Du hast ihn schon angedeutet, aber erstmal noch, Ehrenamt schafft halt auch Infrastrukturen, die durch staatliche Stellen meist nicht abgedeckt sind oder durch Organisationen. Ne? Also man kann da wirklich gut Lücken füllen. Mhm. Es deckt das Bedürfnis, was Sinnvolles zu tun. Und der größte Punkt, den ich eigentlich sehe, und ich glaube, das ist eine Motivation, die man unterschätzt, die persönliche Weiterentwicklung. Weil du in Bereiche kommst und auch dich in Bereichen weiterentwickeln kannst, die dir vielleicht so gar nicht zugänglich sind. Ne? Also absolut. Ich finde dein Beispiel super. Du bist einfach mal, du machst Regie. Also du sitzt an der Technik, du entwickelst da ja Arbeitsabläufe und so. Absolut. Und das wäre dir beruflich, wäre dir der Weg ja völlig versperrt. Weil du dich ja beruflich schon entschieden, also quereinsteigen genau. kann man überall, aber du kannst jetzt völlig risikofrei, ne, weil du finanziell ja abgesichert bist durch deinen Job, kannst du völlig risikofrei dir nebenbei genau. Ein Level erarbeiten, was man sonst vom beruflichen Umfeld kriegt. Absolut, ne? Und wenn du jetzt das Gegenbeispiel nimmst, zum Beispiel Jüngere, wir haben auch Ehrenamtler, ne, weiß nicht, sind das wirklich Ehrenamtler? Sind Helfer? Ich kann dir gar nicht sagen, ob das Ehrenamtler sind. Also wenn sie was tun, kann man das schon als Ehrenamt bezeichnen. Genau, ne? Aber ob sie sozusagen dann berechtigt sind, diesen Ausweis zu kriegen, ist die andere Frage. An den Stunden ne? gekoppelt. 40, genau. 40 Stunden im Monat. Aber die sind dann halt so, ja, die sind halt jung, die sind vielleicht gerade mit der Schule fertig, die freuen sich über jedes Zubrot quasi, ne? Das ist eine ganz andere Motivation dann auch. Wäre ja Geld. Ja, eine Aufwandsentschädigung, regelmäßige so. Aufwandsentschädigung, so. Sowas also gibt es ja schon. Ich finde ne? schade und ich weiß nicht, ob das ein Typ-Ding ist oder ein Altersding. Hm? Ich verstehe mal nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwo bei großen Dingern mitzumischen, kostenlos. Ja. Ne? Also sei es die Open-Source-Szene jetzt im Bereich der Programmierung. Ja. Also da gibt es Software, die wird von Millionen von Menschen benutzt genau. und man kann ohne Probleme in eine gut organisierte Ende. Struktur reingehen. Ne? Ja. Für mich mal ein gutes Beispiel, Habitica, diese Gewohnheits-App, die halt, da sind Grafiker am Werk, da sind Programmierer am Werk, da sind Leute, die das Marketing machen am Werk. Und man kann da einfach so mitmachen. Ne? Genau, also natürlich muss man dann auch erst seinen Platz so ein bisschen sich erarbeiten. Mhm. Aber was man da mitkriegt, wenn du dich dann damit bewirbst irgendwo und sagst, hier, ich arbeite schon seit 5 Jahren an dieser Software soziale mit. Soziale Fähigkeiten, ne? ja. Ich verstehe es immer nicht, dass so wenig Leute das catcht. Naja. Wie Football, ne? Das habe ich ja auch stimmt, ehrenamtlich gemacht. Ja auch, ja. Ich meine, wer kann von sich behaupten, Pressesprecher von einem American Football Verein gewesen zu sein? Ne? Außer René. Außer ich und die anderen, die dafür bezahlt werden. Genau. Ne? Nee, ja. Aber das ist eine Sache. Und das hat dich ja offenbar auch motiviert damals. Mhm. Und das ist ja das ist eine Sache, ich verstehe es nicht. Aber wie gesagt, kein Disrespekt an alle, die kein Ehrenamt machen, das ist völlig in Ordnung. Ja, es wird auch immer Gründe geben, ne? Ist natürlich auch eine Zeitfrage, Ehrenamt. Das ist eine Zeitfrage, das stimmt. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Ja, und ich meine, klar, bei dir wundert es mich immer wieder, weil du ja natürlich auch eine große Familie hast. Und wie kümmere ich mich einfach nicht so einfach? Nein. Ach, das ist eher schön. Nein, siehst du, das ist vielleicht ein gutes und motivierendes Beispiel, dass es geht. Ne? Das stimmt, also, es geht auch so. Ich habe ja große Pläne. Ich habe ja nebenbei eine Initiative jetzt vor einem Monat ungefähr ins Leben gerufen und das läuft auch alles in einem anderen Tempo als beruflich natürlich, aber es läuft vor sich her und der Erfolg wird kommen. Und der Erfolg wird mir recht geben. Nein, von daher, also ich kann wirklich, motivieren müsst ihr euch leider selber, aber wir können glaube ich nur sagen, denkt mal drüber nach. Ja. Was ich noch sagen wollte zum Thema Sport und Ehrenamt, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kategorie, weil, wie gesagt, das Ehrenamt im Sport ist der größte Teil von Ehrenamtlern, ne? Die größte Gruppe. Und wenn man das nicht hätte, dann würde es einige Sportbereiche gar nicht geben. Das muss man einfach knallhart auch sagen. Ne? Ich hab, also da geht es um viel Geld auch, was gespart wird dadurch. Ja, und das ist, da habe ich zwei Sachen. Die eine, ist scheiße eigentlich. Bei den Eisbären, ich habe zwei Punkte. Ja. Bei den Eisbären ist es auch so, ich weiß gar nicht, ob der ehrenamtlich ist, deswegen, ich würde es trotzdem erwähnen, das ist ein Typ, der seit 1985 oder 88 bei den Eisbären, der macht das gesehen. Equipment und der ist jetzt mit auf der Eisfläche, wenn da gefeiert wird, der Meistersieg, wie viele Jahre später? 40 fast, ne? Und das ist nicht unmöglich zu erreichen. Ne? Da kommt man einfach so, da braucht man sich nicht einkaufen. Ja. Nur kurz, wie ich es gemacht habe, ich bin damals zum American Football Verein hingegangen und habe gesagt, ich glaube, ihr könntet Hilfe im Marketing benötigen. Sagt Bescheid, ich mache das. Genau. Und da war das Ding geritzt. Ne? Ja, so ging es ja bei mir auch los. Ich habe Volleyballspiele gesehen als Zuschauer. Ja. Und dachte mir. Einfach mal fragen. Ja. Mail hingeschrieben und dann geguckt. Und vor allem, was kann man machen? So hautnah mit dran. Die sind sehr dankbar auf jeden Fall. Ich stehe wirklich, ich sitze bei den Eisbären im Publikum und mein Gedanke ist, was könnte ich jetzt da unten helfen? Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, da unten ist eine andere Welt oder so, sondern ich weiß, wenn man Lust hätte und engagiert ist, kann man da hinkommen. Berlin Thunder, ich habe ein bisschen dem Ganzen eine Träne nachgeweint, Berlin Thunder, American Football Verein, ein etwas größerer als der, bei dem ich war, hat Leute gesucht, die Videobetreuung machen. Ah. Das heißt, du wirst dort ausgestattet mit Equipment und dann machst du Videos. Hautnah diese Videos mit den Spielern und was da alles so noch benötigt wird. Ja, Hammer. Du kannst kannst wirklich voll mitmachen. Scheiß auf Fanverein. Fanverein, yes. Doch, Fanverein. Fanverein. Na, scheiß auf Verein hier, die Fanvereine. Ja. Du kannst viel näher dran sein. Ja, ist natürlich auch nicht immer so leicht, ne? Weil man muss halt auch was tun dafür. Aber wenn man die Ambition hat, go for it. Definitiv. Und wie gesagt, es muss ja nicht wie bei uns jetzt in den Beispielen sein, dass wir irgendwie was Technisches oder so machen. Ja. Gut, du machst ja jetzt nicht unbedingt was Technisches. Aber es kann auch was ganz Einfaches sein, indem du einfach nur, sagen wir, also zum Beispiel bei uns, beim Sport, müssen natürlich auch Eingänge bewacht werden. Ja. Und das ist auch ein Ehrenamt. Ja. Du stellst dich halt dahin und sorgst dafür. Für Sicherheit. Achso, die andere Sache noch. Ich habe natürlich auch schon negative Kommentare zu dem Thema gehört. Ja. Ich hatte das, glaube ich, gibt's erwähnt, ja immer. Als ich bei dem Konfliktkurs war, in den letzten Ausgaben, müsst ihr mal nachhören, wenn ihr Details wollt. Da waren Leute aus Ämtern, also die das beruflich machen. Ah. Und da habe ich eine Stimme gehört, die sagte, dass die Ehrenamtler ihnen natürlich auch die Arbeit wegnehmen. Im Sinne von, wenn dann jemand sparen will, nutzt er lieber Ehrenamtler, die es kostenlos machen, statt, ist auch was dran, muss man ganz ehrlich sagen. Also das sieht man ja auch im Sport, ne? Also natürlich Aber es ist ja kein Geld da. Das ist ja, und das siehst du nicht nur im Sport, das siehst du auch in großen Städten, Verwaltungen. Ja. Die müssen halt alle sparen. Und die haben natürlich auch Festangestellte, ne? Ja, klar. Und muss ja auch sein. Man ja. muss schon gucken, dass das auch im Verhältnis bleibt. Also absolut, der Vereingröße, wo du da tätig bist und auch da, wo ich war, die sind nicht mit Millionen oder sowas gesegnet. Die gucken, dass sie die Spieler auf die Reihe bekommen. Ist ja kein Fußball. Finanziell. Genau. Ne? Also das kann ich schon verstehen, wenn da jetzt Leute ausgebeutet werden, nur weil sie mit dabei sein wollen, von einem Unternehmen oder von einem Verein, der Millionen scheffelt, finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber das gehört natürlich auch dazu, dass man für sich selber das einschätzen kann, ob das passt oder nicht. Ne? Genau, und wenn ihr jetzt so voll Bock bekommen habt, hoffentlich, dann sei euch empfohlen, also für Berlin gilt das natürlich nicht ausschließlich, aber also es gilt auch für andere Bundesländer. Ihr müsst mal gucken, weltweit. Es gibt Freiwilligenagenturen, es gibt Engagementportale, es gibt Ehrenamtbüros. Da wird man, ich habe leider die Webadressen nicht. Fragt im Freundeskreis, bei einem Bekanntenkreis, ob jemand Ehrenamt hat. Aber es gibt Webseiten, da gibst du einen, worauf du Bock hast und dann sagt er dir, wo Leute gesucht werden. Zum Beispiel. Es gibt, ich hatte eine Broschüre in der Hand, als ich in dem Rathaus gewesen bin vor ein paar Monaten. Das ist ein Verzeichnis nur für meinen Stadtbezirk gewesen mit allen Stellen, die ehrenamtliche Arbeit anbieten. Ja. Und das war ein dicker Menge. Klopper. Ja, man glaubt es, glaube ich, gar nicht, dass es so da viel gibt. Da kommt man natürlich auch immer so blöd ran, ne? Also, ja, aber das Internet. Ist wie überall. Ja. Wer das sucht, der findet das auch. Internet. Ja? Und falls jemand Bock hat auf Natur oder auf Volleyball im Berliner Raum, dann einfach Bescheid geben. Stefan und ich können da bestimmt was drehen. Ja, brauchen wir noch einen Ehrenamtler hier für den Podcast? Achso, und für den Podcast brauchen wir natürlich auch einen. Ich weiß jetzt gar nicht, was es auszeichnet. Das kann man ehrenamtlich, wir machen es ja eigentlich auch ehrenamtlich. Eigentlich schon. Aber für wen? Nee, ich mache es hochprofessionell. Das ist ja auch der Punkt. Ja. Ehrenamtlich heißt ja nicht, dass es nicht professionell ist. Ja, nehmen wir ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Die Freiwillige Feuerwehr. Das stimmt. Also professioneller geht es gar nicht. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne es jetzt nur aus D-Max-Dokus, aber was du bei der Feuerwehr an Dingen lernst, das definitiv. Ist also, und auch mit was für Technik du da zu tun hast, ganz anderes Niveau. Ja, gutes Beispiel nochmal gefunden. Ja, siehst du. Ja, genau. Schön. Das zum Thema Ehrenamt. Die Uhr sagt 47 Minuten und die 3 Sekunden, die wir zu spät gestartet haben. Ja. Also nochmal, René, an der Stelle herzlichen Glückwunsch zu deiner Ehrenamtsmedaille, sage ich jetzt mal. Ehrenamtskarte. Ja. Und weiter so. Ja. Ja. Ich sage nur 50 Jahre Ehrenamt und es geht weiter. Oh ja. Aber. Na. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wie sieht's aus? Hast du noch was auf der Pipeline? Nö, noch einiges, aber wir haben uns entschieden. Meine Zettel fliegen weg. Ich muss mal hier Ordnung machen. Hast du noch ein Thema? Ja, durchaus. Sag mal ein Stichwort. Wow. Ach ja, genau. Ja? Ja? Passt. Passt, ja, okay. Vielleicht auch sehr interessant für euch dort an den digitalen Empfangsgeräten. Es gab ja neulich ein Gerichtsurteil, das bestätigt hat, dass ein Arbeitgeber sozusagen oder eine Arbeitnehmerin ihren Hund nicht mehr mit ins Büro nehmen darf. Wir sind beim Thema Hunde im Büro. Und wir haben ja auch einen Hund im Büro, beziehungsweise mehrere. Wir haben einen Stammhund von einer Kollegin. Einen ganz süßen. Was macht den Stammhund aus? Naja, sie bringt ihn öfter mit und wir haben ja Bürotage und Nicht-Bürotage sozusagen. Ne? Und der Stammhund ist dann, wenn, an den Bürotagen meistens da und eine andere Kollegin bringt ihre Hunde mal mit, wenn kein Bürotag ist, ne, weil sie wohnt jetzt nicht weit weg vom Büro und genau, das ist soweit okay und wir haben damit auch alle kein Problem und er ist auch total niedlich und ich fand dieses Urteil sehr interessant, weil mich hat halt jemand angesprochen und meinte so, haha, ja, Hunde sind ja bald verboten im Büro, ne? Was völlig aus dem Zusammenhang gezogen wurde und die Medien haben auch nicht so geil darüber berichtet, weil da ging es einfach nur darum, dass der Arbeitgeber das Weisungsrecht hat. Und selbst wenn der Hund jetzt die ganze Zeit erlaubt war im Büro, kann der Arbeitgeber trotzdem jederzeit sagen, ja, logisch, ab jetzt nicht mehr. Ja. Genau. Ja, da kann ich dir sagen, mein Arbeitgeber zum Beispiel fand das nicht so cool. Okay. Der hatte nach dem Hund im Büro, also wir hatten immer einen Hund im Büro, der war, möchte ich mal behaupten, geduldet. Ja. Das hatte logistische Gründe, sage ich mal. Okay. Und es war so ein Mitarbeiterbonus. Hm. Und ein anderer Mitarbeiter hatte dann später, als dieser Mitarbeiter schon seinen Hund gar nicht mehr mitgebracht hatte, dann auch seinen Hund mitgebracht. Ah, und da wurde dann gesagt, nee, Hund im Büro ist nicht erlaubt. Ja. Ja. Hat sich dann geändert, als er dann selber Hundebesitzer war. Und, ist ja oftmals so. Ich finde es völlig in Ordnung, weil man muss sich, wenn man ein Haustier hat, muss man sich darauf einstellen, dass das halt nicht mit ins berufliche Umfeld kommt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Hund mit ins Büro kommt. Ja. Ja. Weil man muss ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen Mitarbeiter, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute nämlich gibt, die es nicht so cool finden. Hm. Und ich rede jetzt noch nicht mal von Hundeallergie, wenn es sowas gibt. Ja, gutes Stichwort. Also selbstverständlich muss es ja so sein, du bringst deinen Hund nicht einfach mit, sondern du fragst vorher. Ne? Ja. Also musst die Kollegen fragen, musst den Chef fragen. Ja. Und das ist auch alles gut und bei uns ist auch alles kein Problem. Ne? Wir haben alle damit kein Problem. Aber die Sache ist ja die, du hast es gesagt, Allergien, Angst, Kundenkontakt kann ja auch ein Thema sein. Ne? Wenn du Kunden in deinem Büro empfängst, ist es vielleicht nicht so gut, wenn da der Rottweiler mit im Büro ist oder so. Ja, und selbst wenn es kein Rottweiler ist. Ja, genau. Ne? Das können auch niedliche Hunde sein. Aber irgendjemand muss mit dem Hund auch Gassi gehen. Das kennen wir aus einer gemeinsamen Firma. Ich musste auch schon mit dem Hund Gassi gehen und muss ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt nicht so cool. Also ich gehe gern spazieren, aber aufgedrückt zu bekommen, mit dem Hund Gassi zu gehen. Ja. Ja. Ich war erst 10, deswegen habe ich nichts gesagt. Nein, ich war schon älter, aber Würdest du heute nicht mehr machen wahrscheinlich. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde... kein Hund im Büro empfinde ich als angenehmer. Ja. Kein Hund im Büro findest du als angenehmer? Ja, also kein Hund. Ach so. Finde ich als angenehmer. Ehrlich gesagt, habe ich bis jetzt wenig Probleme damit. Es kommt ja auch immer auf den Hund drauf an. Kann sicherlich anders sein, ne? Wie die Situation sich dann, wenn die dann da ist. Also den Hund, den unsere Kollegin immer mitbringt, der geht dann auch zu den Kollegen, ne? Lässt sich streicheln, ist alles gut. Hat mal seine 5 Minuten, haben wir auch. Haben natürlich dann auch ein paar Hundespielzeuge, die dann da rumliegen. Ne? Aber alles gut, also macht Spaß und Laune. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, so diese Feel-Good-Welt. Ne? Also wenn du sagst, ey, das kann ja auch die Kollegen motivieren, wenn da ein Hund im Büro ist. Ja. Ist nicht zu unterschätzen, aber natürlich muss der Arbeitgeber abwägen. Ne? Also Betriebsklima, die ganzen Interessen, seine Interessen, die Interessen des Arbeitnehmers, das spielt alles eine Rolle. Und ich glaube, die meisten, denen ist gar nicht bewusst, so eine Regelung, wenn ein Hund im Büro ist, die ist eigentlich, so ein ungeschriebenes Gesetz, nur so lange gültig, bis ein neuer Mitarbeiter kommt, unter Umständen. Naja. Weil da kann sich alles ändern. Also ich find bei so einem Thema immer wichtig, dass es keine Regel dafür gibt, sondern dass das mit Menschenverstand und individuell geklärt wird. Genau. Ne? Ne? Weil das ist viel, viel unkomplizierter, als wenn man dann gegen irgendwelche Regeln prüft, ist das okay oder nicht. Ja. Genau, und das könnte ja unter Umständen auch Auswirkungen auf die Stimmung in der Firma haben. Ich finde, das wäre ja der klare Menschenverstand sollte einem schon sagen, dass nichts selbstverständlich ist, was nicht selbstverständlich ist. Und von daher. Und was ich interessant fand, man hat ja immer so dieses Stichwort betriebliche Übung, ne? Also was ja auch gerade bei Urlaub und irgendwie... Betriebliche Übung? Übung, ja. Was soll das heißen? Na, betriebliche Übung ist was Wiederkehrendes. Ja, so eine Art Gewohnheitsrecht. Ja, ja. Und das trifft bei Hunden nur zu, wenn man jetzt von einer großen Menge spricht. Also wenn man sagt, okay, 10 von 20 Kollegen haben immer ihren Hund mit, dann könnte man es schon als betriebliche Übung sehen. Ja, es ist ja ähnlich... Fand ich auch interessant. Da ist es wieder reglementiert mit Weihnachtsgeld oder so, mit irgendwelchen Sonderzahlungen, wo du dann im selben Atemzug noch was wo das Geld erhältst, noch was unterschreiben musst. Ja. Dass es halt keine, dass es eine Ausnahme ist. Richtig, richtig. Was ich auch total regelmäßig finde, weil ich meine, im Arbeitsvertrag ist das Gehalt geklärt. Warum muss jetzt, wenn der Arbeitgeber eine Zuwendung macht, wie kann jemand davon ausgehen, dass er die jetzt immer bekommt? Also das finde ich, Und ich muss ehrlicherweise sagen, da habe ich auch... Also ich möchte sie natürlich immer haben, davon mal abgesehen, aber... Ja, du, mir reicht schon das 13. und 14. Monatsgehalt, ist schon okay. Nein, war ein Spaß. Ich finde das auch immer merkwürdig, weil manche Leute spekulieren einfach darauf, ne, dass es Weihnachtsgeld gibt und sowas alles und sind dann enttäuscht, wenn es keins gibt, wo ich mir auch sage, ja, aber es steht doch gar nicht im Arbeitsvertrag. Also ich finde auch, dass dieses Selbstverständnis finde ich auch sehr, sehr unangebracht. Ja, ja, absolut. Und das sollte bei sämtlichen Zuwendungen, die so sind, sein. Aber da entstehen schon absurde Situationen. Ich habe mal gehört von einer Kita oder was, eine Schule, egal. Es war eine Erzieherin und da war ein Elternabend und da mussten alle Erzieher unterschreiben, dass das Essen und Trinken, was es da gibt, ich weiß nicht genau, was sie unterschreiben mussten, aber sie mussten so nach dem Motto, das ist keine zusätzliche Zuwendung gewesen oder so, okay. Was ich auch völlig absurd finde. Ja. Ja, heute sichert ich mich. Ich frage mich dann, wo so ein Zettel abgeheftet wird. Ja. Du sicherst dich in allen Bereichen ab, ja. Nicht, dass einer klagt oder so. Ja. Ja, es ist. Ja, vor allen Dingen nicht das Finanzamt. Ja. Die Welt ist ein bisschen krank, ne? Ja. Apropos krank ist er nicht mehr, er ist leider verstorben, der Papst. Hatten wir ja vorhin schon kurz. Ja, hast du irgendeine. Ich habe überlegt, wenn ich das Bild vom Papst im Kopf, dann sehe ich so einen Mann, auf so einen alten, gebrechlichen Mann, so zusammengekauert auf so einem Stuhl sitzen. Ja, ja. Und wie heißt der Papst? Papst Franziskus. Nee, den, ist das. Wie sieht dein Papst aus? Mein Papst? Na, auch so ähnlich. Mit weißem Gewand irgendwie, ne? Oben so eine weiße, kurz kleine Mütze. Und dann von so vorne frontal fotografiert auf so einem großen Stuhl. Also mein Papst, ich kann es abkürzen, ist Johannes Paul II. Ja, der war das ja ist auch für mich, sehr wenn ich an Papst bekannt. Denke, weißt du warum? Ja. Ich glaube, ich habe die Zahl leider jetzt nicht. Den haben wir erlebt in unserer Jugend. 26 Jahre, glaube ich, war der Papst gewesen. Ja. Die anderen jetzt ja, ich glaube, der war sogar im 19. Jahrhundert. Mhm. Der Ratzinger war da auch noch Papst. Der war kurz gewesen. Genau. Aber Johannes Paul war der längste, ich glaube sogar, also im 19. Jahrhundert auf alle Fälle. Ja. Und der nächste war, glaube ich, erst 23 oder 25 Jahre. Ja, naja. Und die letzten beiden jetzt waren ja gar nicht so lange, ne? Also ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich da habe ich auch nicht so den Ratzinger so grob, aber wir haben auch null Bezugspunkt, oder? Absolut, ja. Ja. Also man ist natürlich ein großes Event immer und dass er an Ostermontag verstorben ist, natürlich bitter. Ja, er ist auch nicht wieder aufgestanden, auferstanden. Aber ich kann dann null zu sagen, also ich weiß auch, ja. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als damals, ich glaube, Johannes Paul II. Gestorben ist, lief auf ProSieben irgendwie Stirb langsam oder so. Fand ich ein bisschen makaber. Ja gut, das hat sich ProSieben ja nicht so ausgedacht. Naja, man hätte den Film ja abbrechen können. Ja. Oh, meine Zettel. Es ist ganz schön windig hier. Ach übrigens, apropos ProSieben, nur mal so ein kleiner Insider-Effekt. Ich weiß nicht, ob den alle verstehen oder damit was anfangen können. Ich habe neulich eine ZDF-Sendung gesehen, ich weiß nicht mehr welche. Ja, und die wurde produziert von Red 7. Ja, dann kann ja verkauft werden. Ja, was eine ProSieben-Produktionsfirma ist. Ne? Fand ich nur interessant. Das ProSieben, aber das haben die in der Vergangenheit schon Geld. Mit 7-1 Media gemacht, ja. Dass sie Unternehmen auslagern und sagen, ihr könnt für alle arbeiten. Und ja, das wandert okay. dann in die ProSieben. Ja, das hört man ja auch an manchen Sprechern, ne? Die sozusagen Sendungen kommentieren oder wie nennt man das? Du bist doch vom Fernsehen, so eine Off-Sprecher, Off-Air-Sprecher? Ja, eine Off-Sprecher. Halt. Genau. Die sieht man ja auch oder hört man ja auch verschiedene Aber fand ich interessant, dass halt ProSieben, also jetzt indirekt ProSieben für ZDF produziert, nichts Schlimmes, ne? Ja. War nur interessant. Finde ich gut. Find ja. Gut. Wenn man sich gegenseitig da was Gutes tut, warum nicht? Und jetzt die entscheidende Frage: Wer wird der neue Papst? Genau, die Frage steht ja im Raum. Ich habe nur gehört, es wird wohl, steht schon fest. Nein. Sollen wir es jetzt hier? Nein. Sollen wir, jetzt? Wir droppen das jetzt nicht. Aber ich nehme an, es ist. Dann mal halt was für uns. Es wird eine Frau, schwarz und lesbisch nee, sein. Es soll, nee, also so weit werden sie nicht gehen, so weit sind sie einfach noch nicht. Ich fand so witzig, dass dem alten Papst wurde so im Nachgang gedankt, dass er halt die Frauen schon akzeptiert. Also da ging es gar nicht darum, toll, das ist der Papst, der jetzt Frauen Positionen gibt. Ja. Nee, der ist so, dass er erstmal zumindest okay findet, dass Frauen mit dabei sind. So hörte sich das an. Ne? Sehr hinterwälderisch. Aber es soll ja wirklich ein Afrikaner als Papst im Rennen sein. Warum mit, nicht? Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der noch nicht so häufig eine dunkle Haut hat. Mhm. Ne? Aber es wird wohl kein Deutscher werden und auch kein anderer Europäer, obwohl die Italiener sind ja Europäer, ne? Italien ist in Europa. Italien, Argentinien, Mattegini, Der letzte war Argentinier, ne? Ich glaube, Benedikt war Argentinier. War der Argentinier? Ich glaube, ja. Ach, frag mich nicht. Wenn nicht, machen wir ihn jetzt einfach mal zum Argentinier. Ja. Wer was dagegen hat, einfach kurz im E-Mail schreiben. Genau. Ja, ja, unser Wissen ist da ein bisschen begrenzt. Noch ist kein weißer Rauch aufgestiegen, ne? Ist es weißer oder schwarzer? Ich glaube weißer. Ne, die haben ja jetzt noch diese Ruhepflicht, ne? Weil der ja gerade erst beerdigt wurde. Ach, so schön, dass ihr erstmal. Ich glaube, ab dem Wochenende treffen sich dann die neuen potenziellen Kandidaten. Ah ja. Genau. Und dann wird es spannend. Ab dem Wochenende. Schauen wir mal. Ja. Na? Ja. So ist das. Ja, spannend. Cool. Spannend, spannend, spannend. So. Was für eine Themenvielfalt wieder, muss wir ich sagen. Bei einer Stunde. Ja. Wir haben, warte mal, ich gucke noch mal kurz hoffe, auf für meine jeden ist was dabei. Themenliste. Ja, wir haben ein paar Themen aufgespart, weil Marc ja, voraussichtlich in 2 Wochen wieder mit dabei ist. Das DHL-Thema fand ich sehr interessant, das werden wir schieben. DHL? Da geht es um das Thema, Pakete stehen einfach so vor der Tür. Ah, ist ja, das fein okay. oder nicht? Ja, da gibt es interessante Informationen. Kirschblüte ist ja leider vorbei. Ende April eigentlich, oder? Ich sag mal, vorbereitend. Können wir dazu auch nochmal im nächsten oder in einer der nächsten Ausgaben. Und Ich hätte jetzt nur noch einen Videotipp. Oh ja. Und dann können wir gerne zum Abschluss kommen. Ja, dann habe ich auch noch einen Streaming-Tipp. Ah ja, okay, pass auf, dann zwei Videotipps. Ja. Mal aus einem zwei gemacht jetzt. Video, von der Videokassette oder? Nee, und zwar Fabian Köster. Ich bin auf Fabian Köster aufmerksam geworden. Sag mir was. Ja, ich dachte, du haust jetzt gleich raus. Die Heute-Show. Ah ja, okay. Genau. Ist ein sehr jung aussehender Mensch, der aber schon seit sehr, sehr langer Zeit auf humoristische Art und Weise Politiker interviewt mit sehr viel Wissen im Hinterkopf und sehr unterhaltsam. Mhm. Richtig, richtig gut. Also Fabian Köster. Und ja, guckt, ich glaube, jedes Video lohnt sich, um so ein Gefühl zu bekommen. Also heute Show. Mega. Oder YouTube oder? Einfach auf YouTube, genau. Okay. Einfach YouTube Fabian Köster. Mhm. Man muss sich nicht die ganze Heute Show angucken. Nee, die Interviews sind das, was super witzig ist. Ja. Fand ich gut. Und The Race Staffel 3. The Race, okay. Fand ich auch sehr unterhaltsam wieder. Will ich gar nicht zu sehr spoilern, wo die Reise hinging, aber Ziel ist so, von einem Ort zu einem anderen Ort zu kommen ohne Geld und das sind, ich glaube, mehrere tausend Kilometer gewesen. Mhm. Hat mich sehr unterhalten, die dritte Staffel kann ich empfehlen. Das alles kostenlos. Ja. Ja, Stefan. Da kann ich ansetzen. Bin ja ein Bahn-Fan, das wisst ihr ja. Ja. Und jetzt gab es vor Ostern vom NDR die Nordreportage, eine sehr spannende Reportagereihe mit ganz tollen Reportagen. Ja, schon das lohnt sich mal in der Mediathek vom NDR nach Nordreportage zu suchen. Aber es gab eine Sonderedition im Einsatz für die Bahn. 4 Folgen, 2 Stunden lang, wo so der Alltag von Bahnmitarbeitern begleitet wird. Ja. Und das finde ich immer total interessant. War jetzt ganz aktuell. Bei Nordreportage muss jemand Polizei denken. Also weil ich glaube, dass die auch immer so die, mit der Polizei genau, unterwegs das sind. Das machen die auch. Ja. Aber auch so ganz völlig irgendwie auf dem Land Leute besuchen. Also, also sehr spannendes Format. Lohnt sich, da mal reinzuschauen. Habe ich auch geguckt. Ja, ja, ne? Kennt man eigentlich auch, ja. Ja, sehr gut. Also gibt es auch auf YouTube. Ne? YouTube oder Mediathek, ja. Ne? Genau. Cool. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommt kommen jetzt wir zu unserer Lieblingsrubrik. Witze. Wo habe ich denn die? Ich habe so viele Blätter hier, das gibt's ja nicht. So. Witze. Dann da fange ich Witze. Mal an. Ja, heute fängst du an, weil Marc ist ja nicht da. An der Stelle nochmal Grüße an Marc. Ja. Übrigens haben wir die Redezeit eigentlich aufteilen wollen zwischen uns beiden. Aber wir haben uns nicht einigen du die können. Zeit, wo er schweigt und ich die Zeit, wo er spricht. Ah ja, okay. Mal gucken, ob das geklappt hat. Wir werden ein fairer erzählen. Deal ist. Ja. So, also mein erster Witz. Mach einer Frau niemals ein Kompliment zu ihrem Schnurrbart. Egal, wie flauschig er ist. Eieieiei. René. Sowas. Mein etwas dummer Kumpel arbeitet jetzt im Bergbau. Seine Kollegen nennen ihn einfach nur schlicht im Schacht. Ja, sehr gut. Computer-Hotline. Ja. Mein PC schreibt nur noch Großbuchstaben. Haben Sie die Feststelltaste gedrückt? Nee, das habe ich ganz alleine gemerkt. Klassiker IT-Witz. Da passt auch noch, ich will noch, will jetzt noch schnell Nutella rückwärts schreiben, bevor es alle tun. Kennt man ja. Ja, sehr gut. So, wir befinden uns auf einem Kunstflug. Ein Mann hat nämlich einen Freiflug mit einem Kunstflieger gewonnen. Ja. Also steigt er in den Flieger und ja, ab geht die Luzi. Bei der ersten scharfen Kurve sagt er so, ja, das habe ich mir gedacht. Wenig später kommt ein Looping und der Passagier meldet sich erneut zu Wort mit, ui, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Nach dem Flug fragt der Pilot, was es mit den beiden Äußerungen auf sich hat. Und da meint der Passagier so, ja, also, dass ich mir bei der scharfen Kurve in die Hose scheiße, das habe ich mir schon gedacht. Aber dass mir das dann beim Looping aus dem Kragen läuft, damit habe ich nicht gerechnet. Eieieiei, lecker. Lecker. Ne? Nutella-Witz. Dazu passt, genau. Ich habe neulich beim Friseur einen fahren lassen. Haben sich direkt 3 Leute umgedreht. Das war eine Szene wie bei The Voice of Germany. Kann man sich wirklich sehr gut vorstellen. Sehr gut. Ja. Gut, nee, ich bin durch. Ah, du bist schon durch? Ja, wenn Marc nicht beißt, gibt es keine Bonuswitze. Ah, warte mal, habe ich noch einen guten? Ah, der ist ganz schön hart. Nee, den kann man nicht bringen. Okay, einen noch. Das Meerschweinchen von der Freundin ist neulich gestorben. Ah, die war so traurig. Ich habe ihr dann einfach ein identisches gekauft. Und dann meinte sie zu mir nur, was jetzt mit 2 toten Meerschweinchen soll. Oh. Ja. Übrigens, ich frage mich, was die Leute, die hier sitzen, so denken. Weil sie sitzen sich 2 Typen gegenüber mit dem Mikrofon in der Hand. Ja. Aber die sehen, dass wir hier professionelle Aufnahmen machen. Ja, wahrscheinlich. Na? Gut. Wir müssen gleich einen Tisch frei machen für die Autogrammkarten. Ja. Sie können schon mal rankommen. Ja, nee, warten Sie, 5 Minuten, wir sind hier gleich fertig mit der Aufzeichnung. Genau. Wenn die rote Lampe aus ist. Ja, genau. Und wenn der Mann mit dem Tonmischpult verschwindet. Genau. Gut. Ja. So, liebe Zuhörer. Warte, wir haben noch einen Spruch. Ah ja, stimmt, Spruch des Tages. Und zwar der Spruch der Woche. Es hieß immer, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. In diesem Sinne. Ja, schönes Schlusswort, René. Vielen Dank, dass wir das heute hier ermöglicht haben. Grüße an Marc nochmal und wir freuen uns auf die neue Folge mit dir in 2 Wochen wieder, genau. Genau. Und deswegen wünschen wir euch schon mal eine schöne Restwoche. Genau, und alles Wichtige lest ihr auf berlin-podcast.de. Ich sag's auch nochmal für die Leute hier im Saal. Ja. Erst die Stadt und dann das Ding. Genau, dort findet ihr alle Shownotes, alle alten Folgen, auf die wir uns jetzt bezogen haben. Entschuldigung, was? Telefonnummer? Nee, nachher, okay. Foto, warte mal, ganz kurz ein Foto machen hier. Ja. Mittendrin, ey. Ja. Gut, also, ihr merkt schon, wir müssen hier. Ja. Einen Moment noch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Drück mal auf Rekord. Okay. Rekord. Gut, ich hätte gedacht, dass die Currywurst schneller fertig ist. Wir warten auf die Currywurst. Ja. Es war teilweise wirklich nervig gewesen. So, du fragst das und dann, ey, das ist eine richtig gute Idee. Da hatten sie auch ein Beispiel, da macht es Sinn, dass ich einen Kaktus im Arm habe. Ja, das ist eine richtig geile Idee. Ja. Das obligatorische Foto? Ja. So, was ist mit meiner obligatorischen Bratwurst hier? Hey, Leute kennen. Ich wollte jetzt eigentlich nach Hause gehen. Da würde ich vom Geld abziehen, würde ein Euro weniger geben. Ja, geht jetzt nicht mehr, ich habe mit Karte bezahlt. Ja, dumm. Ich wollte ja Bargeld geben. Also, was kostet meine Cola? 4,50 Euro kostet deine Cola. 4,50 Euro? Ja. Fast teurer als meine Wurst. Ja, teure Wurst. Ja, schließlich eine große. Ist eine große Cola, ja. Gib's mir 10 Euro und dann passt. Also, du hast nur einen Fuffis gewinnt. Ich hab Glück, dass ich 5 habe. Ja, komm, stimmt. Ich hab 50 Cent. Ah, hier müsstest du mich ja einladen, weil ich das Eishockey-Tippspiel gewonnen habe, ne? Hä? Aber nein. Du bist doch der Ausrichter. Gut, ich hab mich gerade selber eingeladen. Ich hab tatsächlich keinen Bargeld. Das ist der erste Geldschein, den ich in meinem Licht. Oh, es geht los. Na denn, bis gleich. Ich fang schon mal an. Hallo und herzlich willkommen. Uiuiui, das ist aber eine lange Wurst. Die ist sogar größer als der Teller. Ja, ne? Aber ist auch ein kleiner Teller. Jetzt wollte ich gerade hören, ob es so Ton mit dem Mikro gleich ins Ohr gehalten. Hallo, hallo? Ja. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Das ist der Ton, den ich haben will. Achso, Hunde im Büro. Das ist ein Thema. Habt ihr einen? Na gut. Aber wir hatten einen. Ja? Ja. Kann man ja mal drüber nachdenken. Oder ist es eher was für Haben wir vor die Tür gesetzt. Angeleint. Nochmal angeleint und. Eieiei. Gut, wunderbar. Dann fangen wir an, oder? Was sagst du? Ja, wir können loslegen. Gut. Ich habe schon einen Titel. Oh. Was hältst du von Ehrenmänner? Ehrenmänner, ja. Ehrenamtsmänner oder Ehrenmänner? Nee, Ehrenmänner. Ehrenmänner. Finde ich gut, weil wir sind zu zweit, wir sind Ehrenmänner. Passt. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch einen Aufsager. Uiuiui. Ui. So, wie es aussieht, haben wir wieder mal Ausgang. Und wenn ihr auch Ausgang haben wollt, dann haben wir ein paar Möglichkeiten für euch. Aber der war gut, der Lacher war ganz gut. Warte, du machst einfach und lässt. Wie? Dein Beitrag klingt ja wie Marc. Klingt ja dann wie Marc. Ja, der war echt. Wir machen was auf. Wir machen noch einen Alternativen. Okay, aber dann kannst du überlegen, mal. Ob wir machen. Wir haben wieder Ausgang und du machst einfach nur. Bumm. Ich finde gut. Der war sehr natürlich. Super. Ja? Ja, passt. Geht die Musik rein. Super. Dü-düm, dü-düm, okay, dü-düm. Dann würde ich sagen, haben wir alles im Kasten, was in den Kasten reingehört. Und dann stoppen wir jetzt den Kasten. Und dann stoppen wir jetzt den Kasten und bauen Wiedersehen. Wiederhören.